Erster, ich bin traurig. Es ist wie nach der Ernte. Es gibt keine Früchte mehr zum Essen. Zweiter, es gibt keine guten Menschen mehr. Alle wollen anderen Menschen wehtun. Dritter, sie machen gerne böse Dinge. Der Richter will Geld für seine Arbeit. Vierter, sogar die besten Menschen sind wie Dornen. Jetzt kommt der Tag der Strafe. Fünfter, vertraut keinem Freund mehr. Glaubt auch einem guten Bekannten nicht. Sechster, Kinder kämpfen gegen ihre Eltern. Die Feinde wohnen im eigenen Haus. Siebter, aber ich schaue auf Gott. Ich warte auf den Gott, der mich rettet. Achter, meine Feinde sollen nicht lachen. Ich falle hin, aber ich stehe wieder auf. Neunter, ich habe gegen Gott gesündigt. Er wird mir helfen und mich retten. Zehnter, meine Feindin wird sich schämen. Jetzt wird sie wie Schmutz auf der Straße. Elfter, bald baut man deine Mauern wieder auf. Dein Land wird dann viel größer. Zwölfte, Menschen kommen von Assyrien und Ägypten zu dir. Sie kommen von fernen Bergen. 13. Aber das Land wird leer sein. Das ist die Strafe für böse Taten. 14. Gott, sei wie ein Hirte für dein Volk in Basan und Gilead. 15. Zeige uns Wunder. Mach es so wie beim Auszug aus Ägypten. 16. Andere Völker werden das sehen. Sie werden vor Staunen ganz leise sein. 17. Sie werden im Staub kriechen wie Schlangen. Sie werden Angst vor Gott haben. 18. Kein Gott ist wie du. Du vergibst Fehler. Du bist gerne gut zu uns. 19. Gott wird wieder Mitleid mit uns haben. Er wirft unsere Sünden ins Meer. 20. Du hältst dein Versprechen an Jakob und Abraham. Du bist gut zu uns.